Good morning, we're back! Guten Morgen, wir sind zurück! So what's the third you that's the only you you must give your focus and attention? Was ist das dritte Du, was das einzige ist, worauf du dich fokussieren musst und worauf du deine Aufmerksamkeit lenken musst? Here's the third you. Hier ist das dritte Du. It's the you that God sees. Es ist das Du, das Gott sieht. Listen, if you can learn this very simple secret. Hör zu, wenn du dieses sehr einfache Geheimnis lernst. That there is one you, that's the only you that must get your attention. It's the you that God sees. Dass es nur ein Du gibt, das deine volle Aufmerksamkeit verlangt. Es ist dich zu sehen, wie Gott dich sieht. So you have to focus on the you that God sees. Du musst dich auf das Du fokussieren, das Gott sieht. Do you know, as you go through the whole Bible, weißt du, wenn du durch die ganze Bibel gehst, you will find that God sees people different than others saw them and that they themselves saw them. Wirst du finden, dass Gott die Menschen anders sieht, als andere sie sehen und als sie sich selber sehen. God chose weak people to prove that they are actually strong. Gott wählte schwache Menschen, zu beweisen, dass sie tatsächlich stark sind. God took a Simon, who was a character that was just tossed and turned by problems and circumstances. Gott nahm einen Simon, der einen Charakter hatte, der durch Umstände und Probleme getrieben war. The word Simon means a reed that is bowing with the wind. Das Wort Simon bedeutet ein Schilfrohr, das sich mit dem Wind hin und her bewegt. So Jesus came and he says, I don't see this, I see a rock, that's why I will call you Peter. Jesus kam und sagte, ich sehe dies nicht, ich sehe einen Felsen, deshalb nenne ich dich Petrus. You will find throughout the Bible that God saw things in people that neither they saw nor the others saw. Durch die ganze Bibel findest du, dass Gott in Menschen Dinge gesehen hat, die weder sie sahen noch die anderen. If you want to have true value in your own heart, wenn du in deinem Herzen wahren Wert haben willst, which will influence all your decisions in all your life, was alle deine Entscheidungen in deinem Leben beeinflussen wird, you have to put your focus on the third you. Musst du deinen Fokus auf dein drittes Du legen. Because the more you focus on the you that God sees, je mehr du deinen Fokus auf das Du legst, das Gott sieht, the more it will get your attention and the more it will become in experience the real you. Desto mehr wird es deine Aufmerksamkeit haben und desto mehr wird es im wahren Leben dein wahres Du. You know, it seems that it is something that God loves to do. Weißt du, es scheint, dass Gott liebt, dies zu tun. To call the you that he sees into true experience. Er ruft das Du, das er sieht, ins Leben, in die Erfahrung. Look at Moses. Schau Mose an. He saw himself as a weak guy who couldn't even speak. Er sah sich selber als schwachen Kerl, der nicht einmal sprechen konnte. But God saw him as a leader who would take the people out of Egypt. Aber Gott sah ihn als Führer, der die Menschen aus Ägypten führte. Look at David. Schau David an. Nobody saw him right. Niemand sah ihn so, wie er war. But God saw him as the king over Israel. Aber Gott sah ihn als der König von Israel. Look at Saul. Schau Saul an. Everybody and himself saw him as a persecutor of the church. Jeder sah ihn als Verfolger der Kirche, er selber auch. But God saw him as the great apostle that brought us the greatest revelation of the new covenant. Gott sah ihn als den großen Apostel, der uns die größte Offenbarung über den neuen Bund brachte. So we have to come to this place where we find out how God sees. Wir müssen an diesen Ort kommen, wo wir herausfinden, wie Gott uns sieht. And that's what we focus on all the time. Und darauf fokussierst du dich die ganze Zeit. Do you know, when I begin to understand this, it was so powerful. Weißt du, als ich anfing, dies zu verstehen, war das so kraftvoll. Because for a period of my time, I gave the focus on the me, the me that I saw. Denn während einer gewissen Zeit legte ich den Fokus auf ein Du, das ich sah. And I saw myself wrong. Und ich sah mich selber falsch. I didn't see myself the way God actually saw me. Ich sah mich nicht so, wie Gott mich tatsächlich sah. So now I've learned to see myself the way God sees me, and that's what gets my focus. Jetzt habe ich gelernt, mich so zu sehen, wie Gott mich sieht, und das bekommt meinen Fokus. The first and the most important thing that you have to see in the real you that God sees. Das erste und wichtigste, das du sehen musst in dem wahren Du, das Gott sieht, is the beloved and accepted son or daughter of God. Ist der geliebte und angenommene Sohn oder Tochter Gottes. You know, once I shifted my focus from loving God to being the beloved Son of God. Weißt du, von dem Moment, als ich meinen Fokus von Gott lieben auf geliebter Sohn Gottes gesetzt habe, unconditionally independent from anything I do, bedingungslos unabhängig in allem, was ich tue, that brought such an incredible victory in my life. Das brachte solch einen unglaublichen Sieg in mein Leben. So, give it the attention. Gib dem die Aufmerksamkeit. Learn to understand that there's a God that he, there's a you that God sees. Lerne zu verstehen, da gibt es ein Du, das Gott sieht. And that's the one you have to give all the attention. Und darauf musst du alle Aufmerksamkeit legen. And the more you give the attention, the more it will become an experience to you that you will actually really live by. Und je mehr du die Aufmerksamkeit gibst, desto mehr wird es eine Erfahrung, mit der du tatsächlich leben wirst. It doesn't even matter what you've been brought up with. Es spielt gar keine Rolle, womit du aufgewachsen bist. It doesn't even matter what other people saw. Es spielt keine Rolle, was andere Menschen sahen. It doesn't matter what your parents saw. Es spielt keine Rolle, was deine Eltern sahen. Nothing matters. The only thing that matters is what does God see. Nichts spielt eine Rolle. Das Einzige, was zählt, ist, was Gott sieht. So go and give this the attention. Also gehe und lege darauf deine Aufmerksamkeit. And you will see, the more you give the you the attention that God sees. Du wirst sehen, je mehr du diesem Du die Aufmerksamkeit gibst, das Gott sieht, the more in your daily experience, this is what you will become. Desto mehr wirst du im täglichen Leben feststellen, dass du zu dem werden wirst. Listen, for instance. Hör zu, zum Beispiel. God sees you as a person that can walk in perfect love. Gott sieht dich als Person, die in perfekter Liebe leben kann. No, Reinhard, it's been very hard for me to love. Nein, Reinhard, es ist für mich schwer zu lieben. Everybody said that I'm an unloving person. Alle sagen, dass ich eine lieblose Person bin. Why do you keep your focus on what other people see and even what you see in yourself? Warum legst du den Fokus auf das, was andere Menschen sehen und was du selber in dir siehst? Stop this ridiculous lie. Höre mit dieser lächerlichen Lüge auf. If God has poured out his own love in your heart through the Holy Spirit, then he sees you as a person who can love. Wenn Gott seine eigene Liebe durch den Heiligen Geist in dein Herz gegossen hat, dann sieht er dich als Person, die lieben kann. So if you want to be a loving person, you have to see yourself as that because God sees you like that. Wenn du eine liebende Person sein willst, dann musst du dich als liebende Person sehen, denn Gott sieht dich so. Tomorrow we will continue. Morgen machen wir weiter.